Einheit 3. C. Übung 2a. Jessica, wir müssen noch über unsere Urlaubszeiten sprechen. Die anderen Kollegen haben jetzt ihren Plan festgelegt, sodass sie mit ihren Kindern wegfahren können. Okay, dann kommen also wir zwei Kinderlose an die Reihe. Welche Möglichkeiten haben wir? Eigentlich ziemlich viele. Nur Mitte August können wir keinen Urlaub nehmen, da sind Ivan und Anna gleichzeitig weg. Okay, das ist für mich kein Problem. Ich möchte gern Anfang Juli 2 Wochen Urlaub haben. Im August kann ich keinen Urlaub nehmen, weil ich eine Fortbildung habe. Anfang Juli? Da möchte ich auch Urlaub machen. Aber das ist doch kein Problem. Dann sind doch die anderen drei noch da. Ja, aber ich finde, einer von uns beiden sollte immer hier sein. Denk doch mal daran, wie oft zum Beispiel die Kinder von Ivan oder Anna krank sind und sie zu Hause bleiben müssen. Dann ist es immer besser, wenn einer von uns da ist, um die Arbeit der anderen zu übernehmen. Das stimmt. Da hast du recht. Dann mach du von Anfang bis Mitte Juli Urlaub, denn deine Fortbildung ist ja wichtig. Ich mache dann danach 3 Wochen Urlaub. Prima. Vielen Dank, Simon. Nächstes Jahr darfst du zuerst deine Urlaubszeiten aussuchen.